herrlichen Ehre mit den Fliegern Italien vereint. Wir sind deutsche Legionäre, die Bombenflieger der Legion. Im Kampf um Freiheit und um Ehre, Soldaten der Nation. Vorwärts, Legionäre, vorwärts im Kampf sind wir nicht allein. Und die Freiheit muss Ziel unseres Kampfes sein. Vorwärts, Legionäre, vorwärts im Kampf sind wir nicht allein. Und die Freiheit muss Ziel unseres Kampfes sein. Vorwärts, geschlagen im Angriff bei Tag und bei Nacht. Die Fahne zum Siege getragen und dem Volke der Frieden gebracht. Wir sind deutsche Legionäre, die Bombenkrieger der Legion. Im Kampf um Freiheit und um Ehre, Soldaten der Nation.